Erster, damals befahl mir Jahwe, fertige dir 2 Steintafeln an, so wie die ersten waren, und komm zu mir auf den Berg. Du sollst auch eine Holzkiste machen. Zweiter, ich werde auf diese Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Danach sollst du sie in die Kiste legen. Dritter, nachdem ich eine Kiste aus Akazienholz und 2 Steintafeln wie die ersten angefertigt hatte, stieg ich mit den Tafeln auf den Berg. Vierter, Jahwe schrieb die 10 Worte, die er am Tag der Versammlung auf dem Berg aus dem Feuer zu euch gesprochen hatte, mit denselben Worten wie zuvor auf die Tafeln. Danach gab er sie mir. Fünfter, dann stieg ich vom Berg herab und legte die Tafeln in die Kiste, die ich gemacht hatte, so wie Jahwe es mir befohlen hatte. Dort blieben sie. Sechster, die Israeliten zogen von Beeroth Bene Jaakan nach Mosera. Dort starb Aaron und wurde begraben, und sein Sohn Eliasar wurde an seiner Stelle Priester. Siebter, von dort zogen sie nach Gutgoda und dann nach Jota, einem Ort, wo es Wasserbäche gab. Achter, damals wählte Jahwe den Stamm Levi aus, damit er die Bundeslade Jahwes trage, Jahwe ständig diene und in seinem Namen Segen spreche, so wie es bis heute geschieht. Neunter, darum bekam der Stamm Levi keinen Anteil am Land oder Besitz wie seine Brüder, denn Jahwe selbst ist sein Besitz, so wie Jahwe, dein Gott, es ihm versprochen hat. Zehnter, ich aber blieb wie beim ersten Mal 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Auch dieses Mal hörte Jahwe auf mich, denn er wollte euch nicht vernichten. Elfter, Jahwe befahl mir, steh auf und zieh vor dem Volk her, damit sie in das Land gehen und es in Besitz nehmen, das ich ihren Vätern mit einem Eid versprochen habe. Zwölfter, und nun, Israel, was verlangt Jahwe, dein Gott, von dir? Nur, dass du Jahwe, deinen Gott, fürchtest, immer nach seinen Wegen lebst, ihn liebst und ihm mit ganzem Herzen und ganzer Seele dienst. 13. Du sollst die Gebote und Regeln Jahwes halten, die ich dir heute gebe, denn das ist zu deinem Wohl. 14. Denn obwohl Jahwe, deinem Gott, der höchste Himmel, die Erde und alles darauf gehört, 15. hat Jahwe doch nur deine Väter geliebt und danach euch, ihre Nachkommen, aus allen Völkern ausgewählt, wie man es heute sieht. 16. Öffnet also eure Herzen und seid nicht mehr stur. 17. Denn Jahwe, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Er ist der große, mächtige und ehrfurchtgebietende Gott, der nicht parteiisch ist und keine Bestechung annimmt. 18. Er sorgt für Gerechtigkeit für Waisen und Witwen und liebt den Fremden, indem er ihm Nahrung und Kleidung gibt. 19. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn ihr wart selbst Fremde in Ägypten. 20. Du sollst Jahwe, deinen Gott, fürchten, ihm dienen, ihm treu sein und in seinem Namen schwören. 21. Er ist dein Gott, der diese großen und beeindruckenden Dinge für dich getan hat, die du selbst gesehen hast. 22. Mit nur 70 Personen zogen deine Väter nach Ägypten, und jetzt hat Jahwe, dein Gott, dich so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel.